Teil von dem Heer, das Deutschland und die Freiheit beschützte. Er war Teil einer Macht, das stolz mit der Fahne marschierte. Doch nun blickt er erstarrt und sieht in alte, vergessene Tage. Er sucht nach der Antwort, nach der Antwort auf so viele Fragen. Als der Schnee fiel, sah er die Kameraden noch fallen. Als der Schnee fiel, sah er, wie viele Kinder erfroren. Als der Schnee fiel, sah er diese tausenden Tränen. Als der Schnee fiel, sah er, wie sie sich zu Tode quälten. Sie wurden vertrieben, gehetzt und zu Tode gejagt. Sie mussten diesen Weg gehen, man hatte sie niemals nach der Meinung gefragt. Und ihr stellt die heute noch so hin, als kämpften sie nur für Habgier und Geld. Doch Opa, du warst ein guter Mann, du warst ein Teil der besten Armee dieser Welt. Als der Schnee fiel, sah er die Kameraden noch fallen. Als der Schnee fiel, sah er, wie viele Kinder erfroren. Als der Schnee fiel, sah er diese tausenden Tränen. Als der Schnee fiel, sah er, wie sie sich zu Tode quälten. Und heute stehen wir Enkel und blicken auf die Straße herab. Die Momente, sie sind einsam und schwer, stehen getrost vor eurem eisigen Grab. Und sind die Stunden auch trostlos und leer, eines versprechen wir stets zu Gericht. Wir gedenken euch in aller Ruhe, in Vergessenheit, das geratet ihr nicht. Als der Schnee fiel, sah er die Kameraden noch fallen. Als der Schnee fiel, sah er, wie viele Kinder erfroren. Als der Schnee fiel, sah er diese tausenden Tränen.